Die Frau, mit der wir uns heute beschäftigen, schillert in allen Farben, Maria Magdalena. Viele fromme Männer und berühmte Maler sahen in ihr eine Dirne, eine Sünderin, die dann Reue gezeigt und sich bekehrt hat und Jesus die Füße salbte. Für die katholische Kirche ist Maria Magdalena eine Heilige, aber eine, die man lange Zeit nicht sonderlich ernst genommen hat. Und Schriftsteller haben ihr später ein Verhältnis zu Jesus angedichtet. Ja, Dan Brown geht in seinem Roman Sakrileg so weit, dass Maria Magdalena mit Jesus ein Kind gehabt hat und die Nachkommen der beiden bis heute in Frankreich leben. Das alles ist ganz schön viel für das bisschen, was über Maria Magdalena in der Bibel steht. Frage an die hannoversche Landesbischöfin Margot Kessmann. Wer ist Maria Magdalena für Sie? Na, erstmal denke ich, müssen wir sehen, wer ist sie historisch, und da können wir sagen, sie gehört sicher zu diesen wohlhabenden Frauen, die Jesus begleitet haben, von denen Lukas berichtet. Am See Genezareth hat sie ihn wohl kennengelernt, hat sich ihm angeschlossen, nachdem er sie geheilt hat von bösen Geistern und Krankheiten, heißt es. Sie dient ihm, das heißt, sie bleibt bei ihm, sie fördert ihn, sie gehört zu der Gruppe, die mit ihm durch Palästina, Israel zieht. Und das waren wohl etliche Frauen, die dabei waren. Deshalb sprechen wir heute auch von Jüngerinnen und Jüngern. Das war nicht nur ein geschlossener Kreis von Männern. Damit hat Jesus ja durchaus auch ein Affront für viele dargestellt, weil Frauen um ihn herum waren. Was mir besonders wichtig ist, dass alle vier Evangelien erzählen, dass sie die erste Zeugin der Auferstehung war, dass sie die erste war, die gegangen ist und verkündigt hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hatte. Also das macht sie eigentlich zur entscheidenden Figur. Und sie bleibt bei Jesus bis zum Tod am Kreuz. Das ist für mich das Faszinierendste. Wir wissen ja nichts über diesen Samstag beispielsweise, diesen Sabbat nach seinem Tod. Aber wir wissen, dass sie an dem Freitag bei ihm blieb, bis er starb. Das war gefährlich zur römischen Zeit, sich zu identifizieren. Es heißt in den Evangelien, sie standen von ferne, die Frauen. Das heißt, nah rangehen durften sie gar nicht. Es war ganz schnell so, dass solche Freunde, Freundinnen von verurteilten Verbrechern des Römischen Reiches dann auch hingerichtet wurden. Manche sagen ja, für Männer sei das noch viel gefährlicher gewesen und deshalb seien die Frauen da am Kreuz gestanden. Ja, aber es war auch für Frauen mutig, weil im Römischen Reich auch Frauen und Kinder gekreuzigt wurden. Da müssen wir uns nichts vormachen, wenn sie sympathisiert haben mit Aufständischen, und als solcher galt Jesus ja. Und sie hatte den Mut, ihn salben zu wollen, also diesem Freund dann nach diesem Tag der Trauer, der Angst, der Stille, die letzte Ehre durch die Salbung zu erweisen. Das hat auch Geld gekostet. Sie haben also was investiert, Salböle zu kaufen und zu diesem Grab zu gehen. Auch das war ja nicht erlaubt. Normalerweise blieben Verbrecher hängen, bis sie von den Vögeln zerpickt worden waren und mussten an diesem Kreuz als Leichnam verfaulen. Auch da hat sie für mich großen Mut bewiesen, zu sagen, ich gehe hin, wir werden Jesus salben. Das waren auch Frauen, und dann waren Frauen die Ersten, die begreifen, das war nicht das Letzte, das ist nicht das Ende, sondern das ist ein neuer Anfang, und die sich dann auch in die Verkündigung geschickt fühlen. Also für mich ist das immer wichtig gewesen zu sagen, auch für Frauen im Verkündigungsdienst, es waren Frauen, die nach den Evangelien jedenfalls die Ersten waren, die dazu beauftragt sind. Und wie kam es dann, dass diese Frau, die sich so ganz und gar in die Nachfolge Jesu reingegeben hat, zur Dirne abgestempelt worden ist im Lauf der Kirchengeschichte? Na, sie wurde dann im Laufe der Zeit immer stärker identifiziert mit den anderen Marias, die genannt sind, und auch vor allen Dingen mit der Frau, die als Sünderin bezeichnet wird. Im Neuen Testament. Ne? Im Neuen Testament, die Jesus die Füße salbte. Das wird in eins geworfen, die Bilder werden in eins geworfen, und das, denke ich, müssen wir auch kirchengeschichtlich doch deutlich sagen, je mehr das eine doch männerdominierte Kirche war, desto mehr wurde das Bild der großen Sünderin, der reuigen Sünderin, und desto stärker wurde dann Sexualität auch als Sünde gesehen, was bei Jesus selbst ja überhaupt nicht der Fall ist. Sünde ist Abkehr von Gott oder meinen, ich kann sein wie Gott. Aber plötzlich kommt dieses Bild der großen, reuigen Sünderin, und Peter Handke hat ja mal gesagt, eine Gestalt wie Maria Magdalena ist für einen Mann die erotisch anziehendste Frau überhaupt, nämlich eine trauernde Sünderin. Ich glaube, dass das auch dann später diese Faszination der Malerei ausmacht. Jetzt gehen ja viele davon aus, dass Maria Magdalena und Jesus ein Paar waren. Halten Sie das für ausgeschlossen? In der Bibel steht es natürlich nicht. Also in der Bibel steht das nicht, und Dan Brown hat dadurch natürlich eine wunderbare Romanvorlage. Ich habe das auch gelesen. Ich finde das als Roman spannend zu lesen. Aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so angriffig, wie manche das denken, weil bei Jesus, das muss man wirklich sagen, Sexualität nicht verurteilt wird als die große Sünde, sondern als Teil des Lebens. Also für mich ist das keine so große Anfechtung, weil ich ein anderes Sündenverständnis habe. Dass Sünde nämlich heißt, ich glaube, ohne Gott leben zu können, oder ich mache mich selbst zum Gott und zum Herrscher. meines eigenen Lebens. Ich kann eine Welt ohne Gott denken. Das ist für mich das Sündenverständnis auch des Neuen Testamentes, das da ist. Aber das ist natürlich ganz stark auch Kirchengeschichte, die sexualfeindlich ist und Sexualität zur großen Sünde macht. Glauben Sie, dass Sie evangelische Pfarrerin erstmal und dann auch Bischöfin hätten werden können, wenn es Maria Magdalena nicht gäbe mit dieser zentralen Stellung im Neuen Testament? Also die Argumentation für die Frauenordination hat schon sehr stark auf diese ersten Frauen im Verkündigungsdienst zurückgegriffen, weil mit der Bibel ja argumentiert wurde, mit Paulus, also das Weib schweige in der Gemeinde und dann gesagt wird, wenn wir zurückgehen zu den Evangelien, hat Jesus von Anfang an, auch Johannes 4, die Frau am Brunnen schon geschickt in den Verkündigungsdienst. Also da spielt sie schon in der Argumentation doch eine Rolle. Wenn Sie Maria Magdalena eine Frage stellen dürften, was würde Sie interessieren? Mich würde interessieren, wie sie diese Erfahrung der Auferstehung gemacht hat, weil das ist für mich natürlich das große Rätsel. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, aber es ist nichts, was wir fassen können. Und diese Erfahrung, das muss ja eine sehr sinnliche, sehr berührende, sehr ermutigende Grundsatzerfahrung im Leben gewesen sein. Und davon würde ich gerne was hören. Maria Magdalena kommt hier in dieser Sendung gleich selbst zu Wort. Mal sehen, ob sie ihre Frage mitbeantwortet. Aber die Dame, mit der wir uns heute beschäftigen, heißt Maria Magdalena. Die Tatsache, dass sie sehr prominent in der Bibel erwähnt wird, hat sie nicht vor einem äußerst zweifelhaften Ruf bewahren können. Trotzdem, wir können beruhigt davon ausgehen, dass sie in himmlischen Sphären weilt. Schließlich wird sie in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Und weil der Südwestrundfunk vor einiger Zeit die Telefonnummer des Himmels herausbekommen hat, ist es meinem Kollegen Jörg Finz gelungen, Maria Magdalena höchstpersönlich an die Strippe zu kriegen. Maria? Guten Tag, mein Name ist Finz, Südwestrundfunk. Guten Tag. Bin ich verbunden mit Maria aus Magdala? Am Apparat. Wenn Sie etwas Zeit hätten, dann würde ich gern mit Ihnen über die verschiedenen Vorstellungen und Bilder sprechen, die sich mit Ihrer Person verbinden. Natürlich nur, wenn Sie mögen. Ja, warum nicht? Seit Dan Browns Bestseller Sakrileg fragt man wieder öfter nach mir. Was ist denn Ihr Motiv? Naja, also mir kommt das mit Ihnen so vor wie ein Vexierbild. Ich sehe Ihr Bild an und dann entdecke ich darin eine andere Maria Magdalena. Und wenn ich genauer hinsehe, noch eine andere. Also eigentlich gibt es nicht nur eine, sondern ich behaupte mal mindestens vier Maria Magdalenas. Die aus dem Neuen Testament, dann die der gnostischen Evangelien, die große, reuige Sünderin der Marienlegenden und die Frau, mit der sich auch heute noch Frauen identifizieren. Naja, da hätte ich jetzt ein paar Fragen an Sie. Ja, dann legen Sie mal los. Also lassen Sie uns am Anfang beginnen. Sie stammen aus Magdala. Wie mein Name Magdalena schon sagt, ich stamme aus Magdala. Das ist ein Ort am See Genezareth in der Nähe von Tiberias. Heute liegt dort die Kleinstadt Meidel. Manche meinen, Sie stammten von der Burg Magdala, genau wie Ihre Geschwister Martha und Lazarus. Maria von Magdala, das klingt für unsere Ohren so ein bisschen nach altem Adel. Unsinn. Ich bin weder die Schwester von Martha und Lazarus, noch stamme ich aus Adelskreisen. Als ganz gewöhnliche Frau außergewöhnlich zu sein, das ist doch auch was, oder? Schon. Bei Lukas heißt es in einer kurzen Notiz, Jesus habe sie von 7 bösen Geistern befreit. Was war das für eine Krankheit? Also, wenn Sie die genaue Bezeichnung wissen wollen, sollten Sie einen Psychiater fragen. Ich habe diese Krankheit erlebt als eine heftige, andauernde, nervöse Störung, die ich mir nicht erklären konnte. Ich hatte überhaupt keinen eigenen Willen mehr, verstehen Sie? War tatsächlich wie von bösen Mächten besessen. 7 Geister sollen es also gewesen sein. Die 7 ist ja die Zahl der Totalität. Und daraus hat man geschlossen, dass sie total besessen gewesen waren. Und später hat man daraus geschlossen, dass ich eine komplette Sünderin gewesen bin. Da gibt es nämlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wenn Männer von Dämonen besessen sind, das gab es ja zu meiner Zeit auch, und auch sie wurden von Jesus befreit, dann sind sie einfach krank und nach der Heilung wieder gesund. Bei Frauen aber, so meinten fromme Männer, ist das anders. Wenn Frauen besessen sind, sind sie auch verdorben. Und so wurde aus mir die große Sünderin, die reuige Hure, diejenige, von der Lukas berichtet, sie habe Jesus voll Reue und Demut die Füße gesalbt und von ihm Vergebung erlangt. Das ist auch eine gute Geschichte, aber ich komme darin nicht vor. Aber der Evangelist Lukas hat sie, glaube ich, nicht mit der Sünderin gleichgesetzt, oder? Nein, das waren andere und das geschah auch später. Aber als reuige Sünderin bin ich in die Kirchengeschichte eingegangen, wenigstens in die im Abendland. Und so sind die vielen Bilder von mir entstanden. Sehen Sie doch nur einmal an, wie Rubens mich gemalt hat als Büßerin. Da sitze ich, eine gut aussehende junge Frau, nahezu textilfrei in der schönen Natur, blicke ergeben zum Himmel auf und jeder Mann kann mich anstarren. Ja, ich habe das Bild förmlich vor mir. Ja, und diese Vorstellung von mir ist bis ins letzte Jahrhundert transportiert worden. Die Maria Pönitenz, die Büßende, und die Maria Peccatorix, die Sünderin, sind erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil aus dem römischen Brevier entfernt worden. Das ist noch keine 50 Jahre her. Und denken Sie nur mal daran, wie man dem armen Faber Stapulensis mitgespielt hat. Faber Stapu was? Wie soll er heißen? Jakob Faber, genannt Stapulensis, Reformhumanist und Bibelübersetzer in Paris des 15. Jahrhunderts. In zwei Abhandlungen vertrat er die These, ich, Maria Magdalena, sei nicht identisch mit Maria, der Schwester von Martha und Lazarus, und ich sei auch nicht die Sünderin von Lukas 7. Ja, damit hatte er praktisch die heutigen exegetischen Erkenntnisse vorweggenommen. Genau. Er handelte sich aber damit einen Ketzerprozess ein. Er musste aus Paris fliehen und gerettet hat ihn schließlich nur noch das persönliche Eingreifen König Franz I. Zwischenfrage. Auf all diesen Bildern, also jetzt nicht nur von dem Peter Paul Rubens, sind Sie ausnahmslos als eine junge, sehr schöne Frau dargestellt. Sagen Sie, sind Sie eigentlich so schön gewesen? Sie meinen, schön wie die Sünde? Das war jetzt vielleicht nicht so ganz charmant, was? Entschuldigung. Und überhaupt, was heißt gewesen? Ich merke schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also lassen Sie uns nochmal auf die Evangelien zurückkommen. In den Berichten, in denen es um den Tod und die Auferstehung Jesu geht, spielen die Frauen ja eine erhebliche Rolle. Ja, wie auch nicht. Als es ernst wurde, als Jesus verhaftet wurde, waren die Männer ja plötzlich nicht mehr da. Wie vom Erdboden verschluckt. Mal abgesehen von Petrus. Der hat sich immerhin bis in den Hof des Palastes gewagt, in dem Jesus verhört wurde. Als aber eine Frau ihm auf den Kopf zusagte, du gehörst doch auch zu denen, da ist er sofort eingeknickt, der große Bekenner, schwor Stein und Bein, mit Jesus hätte er nie was zu tun gehabt. Naja, er hat dann ja sehr schnell eingesehen, dass das nicht gerade eine Glanzleistung in der Nachfolge Jesu gewesen war. Von den Frauen wird berichtet, und da sind sich alle vier Evangelienschreiber einig, einige hätten am Kreuz ausgeharrt bis zum Ende. Und sie seien es auch gewesen, die am Ostermorgen als Erste zum Grab gingen, um den Leichnam einzubalsamieren. Aber der Leichnam war weg. Und Sie, Maria Magdalena, werden immer an erster Stelle genannt. Das erzählen Sie mal dem Paulus. Nach ihm haben nur Männer die Auferstehung Jesu erlebt. Petrus natürlich und die 12 Jünger. Dann 500 Brüder auf einmal, dann noch Jakobus und schließlich alle Apostel. Das können Sie nachlesen im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel. Eine Frau kommt da nicht vor. Ja, aber dafür umso mehr im Johannesevangelium. Da werden Sie ganz klar herausgestellt. Da sind Sie es allein, die das Grab aufsuchen. Und Ihnen, nicht den Jüngern, erscheint der auferstandene Jesus und beauftragt Sie, den anderen davon zu berichten. Nach Johannes sind Sie zur ersten Zeugin der Auferstehung geworden. Quasi zur Apostelin der Apostel. Und wenn es so gewesen ist? Tja, also ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Aber der französische Religionswissenschaftler Ernest Renan im 19. Jahrhundert überschlägt sich geradezu, wenn er ihren Auftritt in diesem Zusammenhang beschreibt. Renan glaubt zwar nicht daran, dass Jesus auferstanden ist, aber ihnen traut er zu, im Überschwang ihrer Leidenschaft die Auferstehung erfunden zu haben. In seinem Buch »Das Leben Jesu« schreibt er, dass ihre starke Einbildungskraft dabei eine wesentliche Rolle gespielt habe. Der liebe Ernest Renan, den kenne ich schon. der hat sich mit seinem Leben Jesu so viel Ärger eingehandelt, dass man ihm eigentlich wünschen könnte, er hätte wenigstens recht gehabt. Aber was er da von mir schreibt, das ist wirklich zu viel der Ehre. Na schön. Nach der Auferstehung Jesu ging für Sie das Leben auf der Erde weiter. Wie und wo haben Sie danach gelebt? Wo sind Sie gestorben und wo ist Ihr Grab? Das sind gute Fragen. Darauf gibt es nämlich zwei Antworten. Nach der Tradition der Ostkirchen, die sahen in mir zwar die Schwester von Martha und Lazarus, haben mich aber nie mit der großen Sünderin identifiziert, habe ich in Ephesus gelebt. Das liegt in der Nähe von Izmir, in der heutigen Türkei. Und dort gab es eine große christliche Gemeinde, zu der auch die Mutter Jesu gehörte. Da bin ich auch gestorben. Und meine heiligen Knochen wurden im Jahr 899 in die Hagia Sophia in Konstantinopel, jetzt Istanbul, gebracht und dort aufbewahrt. Das ist die eine Antwort. Und die zweite? Die andere, die das Abendland gegeben hat, ist ziemlich kompliziert. Hoffentlich begreife ich es. Ich denke schon. Also ganz kurz und bündig. Das Abendland sieht in mir die ehemalige Hure, diejenige, die Jesus von ihrer sündigen Besessenheit geheilt hatte und die zusammen mit ihrem Bruder Lazarus und einigen anderen nach Südfrankreich geflohen ist, um einer Christenverfolgung zu entgehen. 30 Jahre lang habe ich dann als büßende Eremitin in einer Höhle in Saint-Baume in der Provence gelebt, bin dort gestorben und auch begraben. Diese Geschichte entbehrt zwar jeder historischen Grundlage, aber so bin ich geworden, was ich bin. Die heilige Maria Magdalena. Zur Zeit Karls des Großen hat dann der fromme Herzog Girard von Burgund meine Reliquien nach Burgund in das von ihm gegründete Kloster Vézelay, nordwestlich von Dijon, überführt. Es gibt auch Leute, die meinen, ein Mönch mit Namen Badillon habe meine Knochen gestohlen und dorthin gebracht. Wenigstens werden sie seitdem in Vézelay verehrt. 400 Jahre später jedoch wurde bekannt, dass meine angeblich wirklich echten Knochen in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in der Provence gefunden worden seien. Und seither können Sie mich an zwei Orten besuchen. Der Besuch lohnt auf alle Fälle. Die Kirchen sind wunderschön, beide. Die Hagia Sophia natürlich auch. Naja, aber das Ganze ist schon ein bisschen verwirrend. Sagen Sie mal, weswegen sind Sie eigentlich heilig geworden? Was soll denn diese Frage? Ist das denn wichtig? Ich stehe im heiligen Kalender am 22. Juli. Reicht Ihnen das nicht? Doch, doch, verzeihen Sie. Ich meine, was hat denn für Ihre Heiligsprechung den Ausschlag gegeben? Also die Jüngerin Jesu oder die erste Zeugin der Auferstehung, die von bösen Geistern geheilte oder die reuige Sünderin, die Jesus die Füße salbte, die Frau, die in Ephesus starb oder die, die auf merkwürdige Weise nach Südfrankreich kam und da ihr Leben lang büßte. Das sieht die Ostkirche natürlich ein bisschen anders. Aber im Abendland bin ich heilig geworden als die mit dem vollen Programm. Papst Gregor I. am Beginn des 7. Jahrhunderts hat dieses Bild von mir gewissermaßen kanonisiert. Es gibt eine Predigt von ihm. Ja, stimmt. Moment, ich habe den Text hier vorliegen. Aha. Ich habe hier auch ein bisschen vorbereitet. Ja. Ja, Moment, hier also. Wir glauben, sagt der Gregor, dass sie, die Lukas ein sündiges Weib nennt, jene Maria ist, aus der 7 Teufel ausgetrieben wurden. Und was anderes wird durch die 7 Teufel bezeichnet als alle Laster und Fehler insgesamt. Es ist klar, Brüder, dass das Weib, das zuvor auf schändliches Tun bedacht war, Salben für sich verwandt hatte, um ihrem Leibe Wohlgeruch zu verleihen, was sie also schändlicherweise für sich missbraucht, das brachte sie nun löblich Gott zum Opfer. Sie kehrte die Zahl ihrer Sünden in die Zahl ihrer Tugenden um, damit alles an ihr, was in ihrem Sündenleben Gott verachtet hatte, nun ihm in Buße diene. Das ist der Text, nicht? Ja, ja, das ist der Text. Mit ihm avancierte ich endgültig zu Maria Magdalena, der heiligen Sünderin oder der sündigen Heiligen. Als diese wurde ich ungeheuer populär, denn so konnte ich all den ganz gewöhnlichen Sünderinnen und Sündern die Hoffnung geben, dass auch sie, wenn sie nur Buße täten, erlöst würden. Und so wurde ich, weil ich Jesus die Füße gesalbt hatte, zur Patronin der Drogisten, Friseure und Kammacher, der Parfüm- und Puderfabrikanten sowie der Salbenhändler. Dann, wieso weiß ich nicht mehr, die der Bleigießer, Böttcher, Futteralmacher, der Gärtner, Handschuhmacher, Schüler, Studenten, Weißgerber, der Winzer, Weinhändler und Wollweber. Natürlich, das liegt ja nahe, wurde ich auch zur Schutzherrin der reuigen Dirnen und der Verführten, sowie der Frauen allgemein und darüber hinaus der Kinder, die schwer gehen lernen. Und wegen der Vollständigkeit, ich bin die Patronin der Städte Autun, Marseille und Neapel, sowie der Provence. Im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens habe ich gelesen, dass Sie nicht nur im Süden Europas aktiv gewesen sind. In der Schlacht von Bornhöved, das liegt im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, haben Sie, und zwar am 22. Juli 1227, den Dietmarschern, Holsteinern und Lübeckern gegen die Dänen geholfen. Aha. Die Dänen hatten sich nämlich strategisch so aufgestellt, dass die Schleswig-Holsteiner von der Sonne geblendet wurden. Und da sind Sie aufgetreten und haben die deutschen Soldaten mit Ihrem Gewand von der Sonne geschützt. Und so, dank Ihrer Hilfe, besiegte hier Graf Adolf IV. Von Schauenburg den Dänenkönig Waldemar II. Also, daran kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Nun gibt es ja noch ganz andere Traditionen, die heute für manche wieder sehr interessant geworden sind. Das Neue Testament ist ja nicht vom Himmel gefallen. Da gab es ja eine ganze Menge christlicher Schriften, die von den damaligen Bibelkommissionen aussortiert wurden und keinen Eingang ins Neue Testament gefunden haben. Diese aussortierten Schriften führten quasi ein Schattendasein neben dem Neuen Testament. Ja, was schließlich als Neues Testament dabei herauskam, ist ja doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis gewesen. Ja, ne? Finden ja. Sie nicht? Ja, ja, sicher. Daneben aber gab es Überschneidungen mit den religiösen Bewegungen, die es neben und mit dem Christentum im Mittelmeerraum gab und die wir zusammenfassend Gnosis nennen. Und in mehreren dieser Schriften spielen sie eine nicht unerhebliche Rolle. Die gnostischen Schriften sind von den damaligen Cheftheologen, den Kirchenvätern, heftig bekämpft worden. Doch um sie zu bekämpfen, mussten sie sie zitieren. Und nur deswegen wurden sie, wenn auch in Auszügen, überliefert. Sonst hätten wir bis Nag Hammadi davon keine Ahnung gehabt. Sagen Sie, was hat das nochmal mit Nag Hammadi auf sich? Nag Hammadi, das ist eine Stadt am westlichen Nilufer in Ägypten. Da fand man 1945/46 einen großen Schatz. Und wenn ich es richtig weiß, sind es insgesamt 49 Papyrusschriften gewesen, darunter 13 gnostische. Originaltexte, also ohne die polemische Brille der Kirchenväter. Darunter war auch ein Evangelium der Maria. Tja, was soll ich Ihnen sagen? Diese Schriften, die aus dem Neuen Testament aussortierten und auch die gnostisch-christlichen, zeichnen ein Bild von ihnen, das doch etwas anders aussieht als das, was schließlich ins Neue Testament gekommen ist. Mhm. In ihnen erscheinen sie nämlich als die wichtigste Jüngerin Jesu überhaupt. Also hier zum Beispiel im Petrusevangelium werden sie ausdrücklich Jüngerin genannt. Im Neuen Testament ist nur von Jüngern die Rede. Im Thomasevangelium gibt es eine Szene, in der Petrus, weil sie eine Frau sind, ihre Zugehörigkeit zum Kreis der Jünger in Frage stellt. Aber Jesus verteidigt sie. Im Dialog des Erlösers sind sie die Frau, die vollständig verstanden hatte. So etwas wird von einem männlichen Jünger nirgendwo behauptet. Und im Evangelium der Maria schließlich sind sie die Lieblingsjüngerin Jesu und seine Stellvertreterin. Nach dem Abschied von Jesus trösten sie die verzagten Jüngerinnen und Jünger und sagen ihnen die Worte Jesu weiter, die er nur ihnen anvertraut hat. Und obwohl sie auch hier von den Männern, besonders natürlich von Petrus, angegriffen werden, bleiben sie die von Jesus erwählte Verkünderin der Offenbarung. Wenn Sie so weitermachen, werde ich noch rot. Ja, das würde ich jetzt gern sehen. Also jedenfalls unter dem Eindruck dieser Aussagen haben feministische Forscherinnen in den 1980ern gemeint, diese christlich-gnostischen Schriften seien die feministische Alternative zum frühen Christentum, wo die Frauen unterdrückt wurden. Ja, wenn darin insgesamt nicht diese Schwarz-Weiß-Ideologie herrschte und diese Leibfeindlichkeit. Und neben frauengerechten Aspekten gibt es da doch auch eine ganze Menge frauenverachtender Aussagen. Also Auch wenn ich finde, dass man mich und meine Mitjüngerinnen hier besser behandelt hat, als Petrus oder auch Paulus das gerne gesehen hätten, der Jubel kann nur ein gedämpfter sein. Im Philippus-Evangelium werden Sie die Partnerin Jesu genannt, Hand aufs Herz. Waren Sie mit Jesus verheiratet? Oder so gut wie verheiratet? Es gibt ja auch heute noch Leute, die meinen, sie hätten mit Jesus Kinder gehabt. Und nach seinem Tode seien sie als Apostelin und gnostische Führerin eine Art, ja, erste Päpstin gewesen, die von der Männerkirche verraten wurde. Das, kombiniert mit ihrer angeblichen Flucht nach Südfrankreich, ergibt, dass sich das Geschlecht Jesu in Gestalt ihrer Nachkommen in den in Frankreich ansässigen jüdischen Gemeinden fortgepflanzt habe, bis sich einer ihrer Ur-Ur-Ur-Urenkel mit dem sagenumwobenen Geschlecht der Merowinger verbunden haben soll. Und davon sollen auch heute noch Nachkommen leben. Und die stellten als echte Nachkommen Jesu immer noch eine Konkurrenz zum römischen Papsttum dar, das sich ja lediglich auf eine geistliche und nicht leibliche Nachfolge berufen kann. Und das hat dann Dan Brown in seinem Sakrileg auch alles schön zusammengerührt, hat aber einen historischen Wahrheitsgehalt wie die Märchen der Gebrüder Grimm. Naja, ich habe das ja jetzt auch nur der Vollständigkeit halber gesagt. In den protestantischen Kirchen haben sie keine so eine große Rolle gespielt, doch in den Reformationskirchen gab es immer wieder Frauen, die in ihnen ein Vorbild für Eigenständigkeit und Frauenpredigt entdeckt haben. Ja, ich weiß. Da gab es im 18. Jahrhundert die schwarze Methodistin Giovanna Lee. Sie kannte natürlich die Szene, in der der auferstandene Jesus mich mit der Auferstehungsbotschaft beauftragte. Und davon leitete sie das Recht der Frauen ab, selbst zu predigen, was ja durchaus nicht das Übliche war. Recht hat sie gehabt. Und seit 1987 gibt es hierzulande unter ihrem Namen eine Initiative, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche einsetzt. Auf deren Internetseite steht zu lesen: Wir nennen uns nach Maria von Magdala, die in allen Evangelien als wichtige Jüngerin erwähnt wird. Ihre Beauftragung zur Glaubensverkündigung durch Jesus selbst macht sie zur Vorreiterin für alle Frauen, die Zugang zu den geweihten Ämtern in der römisch-katholischen Kirche fordern. Zitat Ende. Dass Frauen sich noch nach 2000 Jahren mit mir identifizieren können, also das ist für mich eine ausgesprochen schöne Erfahrung. Das einzige Problem bei einer solchen Initiative sehe ich darin, dass sie überhaupt nötig ist. Dass Frauen in der Kirche, nicht nur der römisch-katholischen, immer noch um ihre Gleichberechtigung kämpfen müssen. Tja, das ist traurig, aber vielleicht ist für den einen oder die andere unser kleines Gespräch ganz anregend, was die Frauenfrage in der Kirche anbelangt. Tja, in der Kirche sollte man immer mit allem rechnen. Maria Magdalena hat die Fragen meines Kollegen Jörg Finz mit Humor genommen. Der Dialog wurde geschrieben von Friedrich Grotjan. In der Rolle Maria Magdalenas war Hedi Kriegeskotte. Und daran werden Bischöfin Kessmann und ich gleich anknüpfen und fragen, wie konnte es dazu kommen, dass Maria Magdalena als Apostelin und als erste Zeugin des auferstandenen Jesus in der rund 2000 Jahre währenden Geschichte der Kirche nicht den ihr gebührenden Platz bekommen hat. Apostelin der Apostel, wenn das kein Ehrentitel ist. Große Kirchenlehrer wie Hippolyt und Augustinus haben ihn im 3. und 4. Jahrhundert an Maria von Magdala verliehen, besser bekannt als Maria Magdalena. Mit unserem Studiogast, der hannoverschen Bischöfin Margot Kessmann, möchte ich jetzt der Frage nachgehen, weshalb diese Frau trotz der Ehrenbezeichnung so wenig Spuren hinterlassen hat in der Geschichte der Kirche. Frau Kessmann, wie lautet Ihre Erklärung dafür? Ich denke, es gibt kirchengeschichtlich gesehen zwei Stränge. Einmal mit dem Abendland kommt doch ziemlich plötzlich in das Christentum diese Ablehnung von Sinnlichkeit, Sexualität als Sünde, die meines Erachtens neutestamentlich überhaupt nicht angelegt gewesen ist. Und damit werden die Frauen auch sehr stark abgewertet als die großen Verführerinnen. Und nicht mehr als Lehrerin, die sie doch in den ersten Gemeinden, gerade die von der Gnosis beeinflusst waren, offensichtlich gewesen sind, historisch gesehen. Wir haben ja eben in dem Beitrag auch einige gehört aus den apokryphen Evangelien, wo das sehr deutlich wird, aber wo sehr deutlich auch schon der Machtkampf von Anfang an da war. Wer hat das Sagen in dieser langsam sich entwickelnden, vom Judentum sich absetzenden Kirche? Und da haben die Männer nachher die Vorhand gewonnen, sage ich mal. Und schließlich wurde das eine Kirche, die sehr stark männerdominiert war, was sie am Anfang absolut nicht war. Und da war es dann auch praktisch, dass man Maria Magdalena sozusagen zur Sünderin abstempeln konnte in dieser männerdominierten Kirche. Ja, sie war dann eben nicht mehr die Lehrerin. Also ich denke, Frauen als Lehrerin traten völlig in den Hintergrund. Und da war ja übrigens nicht nur Maria Magdalena. Ich denke auch an die Frau beispielsweise, die Jesus gesagt hat, auch die Hunde unter dem Tisch wollen die Krumen, die vom Tisch des Herrn fallen, fressen. Und er begreift in diesem Gespräch, dass er nicht nur zu Israel gesandt ist, sondern seine Vision, eine viel größere zu sein, hat, nämlich eine zu allen Völkern. Auch diese Frau ist letzten Endes eine, die mit Jesus in einem Lehrgespräch sich befindet. All das wurde nachher verdeckt, zurückgewischt und es wurde eine absolut männerdominierte Kirche. Und wenn man jetzt mal dagegen hält, was aus Sätzen geworden ist, die Jesus zu Männern gesagt hat, laut dem Neuen Testament, also wenn er zum Beispiel zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus der Fels oder beide meine Lämmer, da ist ein ganzes Gebäude drauf errichtet worden. Naja, ich denke, wir müssen uns auch klar machen, es hat lange gedauert, bis Frauen selbst nachlesen, nachforschen konnten, Theologinnen wurden oder eben auch selbst nur die Bibel wahrnehmen konnten, also Martin Luthers Bibelübersetzung. Hat dann manche Frauen schon in Erstaunen versetzt. Luther hat ja damals an den Brief an den christlichen Adel deutscher Nation ja aufgefordert, Jungen- und Mädchenschulen damals schon zu gründen, damit Mädchen auch nachlesen konnten. Und beispielsweise die Frau des Reformators Matthäus Zell, also Katharina Zell, hat dann schon 1548 sich öffentlich auf Maria Magdalena berufen und hat gesagt, auch Frauen dürfen öffentlich reden. Aber es war für die Frauen eine völlig neue Erkenntnis, als sie selbst nachgelesen haben. Würden Sie trotzdem sagen, dass auch Ihre, die evangelische Kirche, dieses Erbe der Abwertung von Frauen noch lange, lange mit sich rumgeschleppt hat? Auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Wir müssten ja auch darüber reden, dass lange diese Tradition da war, dass Frauen irgendwas Unreines an sich haben. Also die Menstruation von Frauen, das Kindergebären, das wurde ja alles als unrein letzten Endes angesehen. Und Martin Luther hat zwar vom Priestertum aller Getauften gesprochen, aber dass Frauen auch Priesterinnen sein könnten auf dieser theologischen Grundlage, das hat auch noch 400, 500 Jahre gedauert, bis das endlich umgesetzt wurde. Denken Sie, die Bedeutung biblischer Frauen wie Maria Magdalena ist heute in den Kirchen angekommen, in der evangelischen, aber auch in der katholischen oder der orthodoxen? In vielen Bereichen, denke ich. Aber ich habe erlebt, beispielsweise als die Auseinandersetzungen stattgefunden haben, um eine Bibelübersetzung, die solche Frauen sichtbar machen sollten, also wo Frauen dann auch benannt wurden, Jüngerinnen und Jünger, was für heftige Auseinandersetzungen es darum ging, weil plötzlich die Bilder sich verändert haben. Und ich denke, viel hängt damit zusammen, dass es tief eingeprägte Bilder von Kirche, von Christentum gibt, die dadurch in Unruhe geraten. Vielen Dank, Frau Kessmann, bis hierhin. Schön, dass Sie Zeit für uns haben und auch noch in den nächsten beiden Stunden bei uns im Studio bleiben. Sie hören SWR 2 Extra mit dem Themenabend Maria Magdalena, Hure oder Heilige. Gleich nach Jean-Philippe Rameaus Allemande kommen die Nachrichten und dann schauen wir mal, wie Maria Magdalena berühmte Maler inspiriert hat. Es scheint, sie diente vielen als exzellenter Vorwand, um eine nackte Frau malen zu können. Zunächst ist Maria Magdalena schön, wunderschön und oft verführerisch. Sie trägt auf zahlreichen Gemälden großer Meister offenes, wallendes, leuchtend rotes Haar. Sie zeigt auch ungeniert viel Haut, vor allem auf einem Ölgemälde aus dem Jahr 1876 von Jules-Joseph Lefebvre. Das Bild heißt Maria Magdalena in der Grotte. Frau Kessmann, ich habe das hier mal aufgeschlagen. Wie wirkt dieses Bild auf Sie? Das ist natürlich hocherotisch, das muss man sagen. Eine wunderschöne, durchaus üppige, absolut nackte Frau mit wallend rotem Haar, die auf einem Felsen liegt, völlig ungeschützt. Und ich denke, dass diese Einsamkeit in der Natur, das soll ja wohl die Grotte sein, in der sie nach der Legende in Frankreich als Einsiedlerin gelebt hat, doch auch stark von Männerfantasien geprägt, denke ich. Also in einer Zeit gerade, in der ja doch auch Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich eine sehr große Sittsamkeit, Sittlichkeit, Zurückhaltung angebracht war. Und dieser weiße Körper wie Alabaster und das rote Haar vor dem schwarzen Hintergrund, das war wahrscheinlich schon eine Provokation Ende des 19. Jahrhunderts. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ja auch als Provokation gedacht war. Ein Vorwand natürlich, einen solchen erregend oder verführerischen Akt zu malen. indem er gesagt hat, ich stelle ja hier die große Sünderin dar. Ich weiß nicht, ob das sonst anders hätte legitimiert werden können. Aber das ist natürlich auch traurig, dass all das in Maria Magdalena projiziert wurde, die doch auch eben eine ganz andere Frau war. Also sie wird reduziert auf Sinnlichkeit und Sexualität. Vom Gesicht sieht man interessanterweise nämlich fast gar nichts. Da hat sie den Arm davor. Ne? Ja, also die Lehrerin so. Maria Magdalena oder die in die Verkündigung geschickt wird von Jesus, die kommt hier überhaupt nicht vor, nein. Maria Magdalena ist im Lauf der Kunstgeschichte von unzähligen Malern verewigt worden, darunter von den größten wie Rubens, Tizian oder Caravaggio. Nicht alle Künstler waren an den abgelegten Kleidern bzw. an dem Körper, den diese nicht mehr verhüllten, interessiert. Christiane Recht stellt uns jetzt einige Darstellungen der Magdalena vor. In der Galleria Doria Pamphili in Rom betrachte ich immer wieder gern eine Maria Magdalena von Caravaggio von 1597. Sie hat wenig zu tun mit den vielen aufreizenden Büßerinnen im 16. Jahrhundert. Eher will sie uns an die hochbürgerlichen Figuren Vermeers erinnern. Zentral und nahezu bildfüllend ruht eine junge Frau zusammengesunken auf einem niedrigen Stuhl. Sie ist kostbar gewandet. Ein ärmelloses Kleid aus einem hellen, gewebten Tuch mit antikisierendem Muster reicht bis zum Boden. Unter dem Oberteil trägt sie eine spitzenbesetzte weiße Bluse. Ein rotes Band gürtet ihre Taille. Ein schwerer roter Umhang ist quer über ihren Schoß drapiert, darauf die ineinander verschränkten Hände. Ihr Kopf in Profilansicht, mit den langen bis weit über die Taille reichenden rotbraunen Haaren, ist erschöpft zur Seite gesunken. Der Mund leicht geöffnet, die Augenlider wie im Schlaf geschlossen. Eine Träne glänzt auf der hellen Haut. Der übrige Raum ist dunkel. Ein starkes Licht erhellt Oberkörper und Gesicht, weist auf die schmucklosen Hände, den ebenso schmucklosen Hals, das schmucklose Ohrläppchen, auf dem noch der Einstich für die Ohrringe zu erkennen ist. Die abgelegten Geschmeide aus Gold und kostbaren Steinen glänzen auf dem Fußboden. Die Perlenkette ist gar zerrissen. Dies alles gibt sie auf, weil sie sich für ein anderes Leben entschieden hat. In unmittelbarer Nähe zum Schmuck die Karaffe mit dem kostbaren Öl, mit dem sie einst die Füße ihres Herrn salbte, die des Lebenden wie des Toten, und was auch uns an das Ende gemahnen soll. Maria Magdalena, die meist so zerbrechlich wirkende, sie begleitet Jesus treu bis zum Tod am Kreuz, bleibt anwesend in der letzten Stunde, wenn andere längst gegangen sind, um dem Anblick von Schmerz zu entfliehen. In den Abbildungen kniet sie vor oder seitlich des Kreuzstammes, hält ihn in Empathie und selbstempfundenen Leid umfasst. In den meisten Darstellungen nimmt sie dabei die von Jesus ausgesehene rechte Seite des Kreuzes ein, die Seite zu seiner Rechten, auf der sich auch der Schächer befindet, dem Jesus verspricht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und so war auch die rechte Seite des katholischen Altarraums bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die gegenüber der Epistel wichtigere Evangelienseite. Hier wurde das Evangelium gelesen, hier hatte das Evangelienbuch seinen Platz während des Hauptteils der Messe. In der kirchlichen Malerei ab dem 11. Jahrhundert ist diese rechte Seite bei der Bildgestaltung den wichtigsten Personen des Geschehens vorbehalten. Fast immer wird Maria Magdalena auf dieser Seite des Kreuzes abgebildet, womit die Maler ihr bewusst eine besondere Bedeutung im Leben Jesu zuordnen. Sie ist eine seiner engsten Gefährten, seine Jüngerin. Sie begleitet ihn auf dem schweren Weg zur Richtstätte Golgatha. Sie ist aber auch die Erste, die den Auferstandenen sehen darf. Eine der schönsten Osterdarstellungen ist für mich Fra Angelicos Fresko im Kloster San Marco in Florenz, entstanden um 1440. Wir blicken dabei auf einen eingefriedeten Garten vor belaubten Bäumen im Hintergrund, davor eine Palme, eine Zypresse. Die Erde deckt viel frischgrünes Gras mit blühenden Wiesenblumen. Den linken Bildrand begrenzt der Eingang zu einem Felsengrab aus hellem Stein, die rechte vordere Bildhälfte dominiert der auferstandene Christus. Er ist in ein langes weißes Gewand gehüllt, eine über die linke Schulter geworfene Schärpe weht leicht im Wind, deutet eine Bewegung an. Der gesamte Körper macht eine leichte Drehung zum Bildrand hin. Die bloßen Füße zeigen die Wundmale, der rechte Fuß ist vor den linken gesetzt, der rechte Arm und die rechte Hand weisen abstandgebietend von sich weg, mit der linken hält er eine Hacke über der Schulter, nicht den für diese Darstellung sonst so üblichen Spaten. Ein goldener Nimbus mit Kreuzzeichen umgibt den Kopf mit dem blonden, schulterlangen Haupthaar. Er ist im Begriff, das Geschehen zu verlassen und blickt seitlich zurück auf die Frau zu seiner Rechten, Maria Magdalena, die bei seinem Anblick niederkniet. Sie ist rot gewandet, das üppige blonde Haar fällt ihr über die Schulter, ihren Kopf umgibt der Nimbus der Heiligen. Sie hatte ihn für den Gärtner gehalten und gerade erst hat sie ihn erkannt, nachdem er sie bei ihrem Namen gerufen hat, Maria. Hocherfreut erwidert sie, Rabuni, Meister, als Jesus sich abwendet und bittet, ihn nicht zu berühren, ihn nicht festhalten zu wollen, noli me tangere, denn ich war noch nicht beim Vater. So berichtet es das Johannesevangelium vom Ostermorgen. Noch im Begriff, ihn berühren zu wollen, nimmt die Frau die ausgestreckten Arme wieder zurück und sinkt auf ihre Knie. Erst jetzt bemerkt sie, dass von ihrem Herrn ein Strahlen ausgeht, wie von einer aufgehenden Sonne, ein Licht, das auch sie selbst erhält. Der schöne Garten beeindruckt durch die üppige Vegetation. Sie hat sich bereits voll entfaltet, erinnert nirgendwo mehr an den gerade erst überstandenen Winter, zeigt aber auch von keinem menschlichen Fuß niedergetretene Pfade. Selbst die Lichtstimmung im Garten scheint uns nicht von dieser Welt. Es ist ein Paradiesgarten. Maria Magdalena ist die Erste, die dem Auferstandenen begegnet, die Erste, der er sich offenbart. Sie soll zu den Jüngern und den Aposteln gehen und von dem Wunder berichten. Und damit wird sie zur höchsten Apostelin vor allen anderen, Apostola Apostolorum. Das genau ist die Situation auf Frau Angelicus Fresco. Maria Magdalena, ein beliebtes Motiv für Künstler. Wer war Maria Magdalena nach der biblischen Überlieferung und was haben Kirchenmänner, Künstler oder Frauenorden später aus ihr gemacht? Darum geht es in diesem SWR 2 Extra. Die feministische Theologie, so viel ist sicher, sieht in Maria Magdalena die große Identifikationsfigur. Sie sei den Männern um Jesus in vielen Dingen überlegen gewesen. Die Frage ist, geschieht diese Erhöhung der Maria Magdalena zurecht oder wird die Frau da auch wieder für die eigene Ideologie benutzt und überstrapaziert? Die Frage geht an die evangelische Bischöfin Margot Käßmann. Na, ich denke, benutzt oder überstrapaziert ist hier gar nicht die Frage, sondern erst einmal wiederentdeckt. Es waren ja die ersten Theologinnen, in der Nachkriegszeit überhaupt erst, die Frauenfiguren des Neuen Testamentes vor allen Dingen, aber durchaus auch des Alten Testamentes entdeckt haben und gesagt haben, guckt mal, hier waren Frauen, die schon gelehrt haben. Hier waren Frauen, die auch Kirche geleitet haben in den Anfängen der frühen Kirche. Und warum ist uns das eigentlich vorenthalten worden und wo sind hier eigentlich die Argumente, die biblischen Argumente, dass Frauen in der Kirche nicht lehren dürfen und das Priesteramt oder das Pfarramt nicht einnehmen dürfen? Aber wenn sie zum Beispiel zur Hohepriesterin hochstilisiert wird, ist das dann nicht doch auch wieder überzogen? Aber natürlich gibt es das. Das ist gar keine Frage, dass so eine Bewegung immer auch überschwappt auf die eine oder andere Seite. Nur ich finde, das jetzt zu sagen, nach Jahrhunderten, in denen Maria Magdalena abgewertet, ignoriert, zur Seite gestellt oder eben zur Hure und Sünderin herabgewürdigt wurde, diese Wiederentdeckung jetzt gleich als Ideologisierung zu sehen, das finde ich schwierig. Also ich erlebe das auch manchmal, wenn ich dann sage, Jüngerinnen und Jünger, dann sagen Leute, wo sind denn da Jüngerinnen in der Bibel? Und da kann man mal anfangen, miteinander nachzulesen. Weil die biblische Botschaft ist oft wesentlich weiter und freier, was Frauen betrifft, als die Tradition der Kirche. Die feministische Theologie, das haben wir vorher auch schon mal gehört, stützt sich ja sehr stark auf Texte, die nicht ins Neue Testament aufgenommen worden sind, auf die sogenannten apokryphen Evangelien. Sind die denn weniger wert als die Schriften des Neuen Testaments? Nur wir müssen sagen, das war ein Handel ja damals, was kommt in den Kanon, also kanonische Texte, daher kommt übrigens auch unter aller Kanone. Das war ein Handel, welche Texte kommen in die Bibel, welche werden als Autorität angesehen, die wir alle gemeinsam teilen. Und so hat man sich dann nachher für Matthäus, Markus, Lukas, Johannes entschieden. Die anderen apokryphen Evangelien sind aber heute interessante Quellen. Das Thomas-Evangelium, Philippus-Evangelium, das Evangelium der Maria Magdalena, die zeigen, wie auch andere parallel versucht haben, diese Geschichte Jesu aufzuschreiben. Also als Quellen bleiben sie für mich interessant, auch wenn sie nicht Teil des biblischen Kanons sind. Also es ist legitim für die feministischen Theologinnen, sich darauf zu berufen. Das ist legitim, weil es Quellen jener Zeit sind. Aber ich denke, wir brauchen auch nicht immer nur auf apokryphe Texte auszuweichen, sondern die Evangelien selber. Wenn wir nachlesen, ich nehme mal jetzt Johannes 4, das Gespräch von Jesus mit der Frau am Brunnen, das ist ein hochintellektuelles Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau auf Augenhöhe. Also in den Evangelien, die wir in der Bibel haben, als kanonische Texte, ist viel drin für Frauen. Es gibt diese Stellen ganz bestimmt. Trotzdem frage ich mich, ist es nicht doch so, dass das Neue Testament letzten Endes doch männerzentriert ist und den Frauen, sage ich jetzt mal so, die netten Nebenrollen bleiben? Das gilt natürlich vor allen Dingen, wenn wir dann die Paulusbriefe sehen, dass Paulus versucht, Ordnung in die Gemeinde zu bringen, dass offensichtlich in den ersten Gemeinden Frauen sehr stark führende Rollen eingenommen haben. Also ich denke mal an die Purpurhändlerin Lydia beispielsweise, die ja offensichtlich einer ganzen Gemeinde vorgestanden hat. Und da setzt sich dann, sag ich mal, der Patriarch Paulus durch und sagt, also hier wollen wir so viel Unruhe nicht und so viel Unfrieden, sondern Ordnung soll herrschen. Und sehr schnell kommt es dann schon in den ersten Briefen dazu, dass diese Ordnung dann eher eine patriarchale Ordnung ist. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu diesem Paulus? Also zum einen bewundere ich ihn, das muss ich weiterhin sagen, weil er derjenige ist, der die Geschehnisse um Jesus intellektuell reflektiert und der durchaus auch, nehmen wir mal 1. Korinther 13, sehr poetisch durchaus sinnliche Texte geschrieben hat, aber er ist sicher der, der die Weiche dazu gestellt hat, dass das Christentum doch ziemlich leibfeindlich und durchaus auch frauenfeindlich wurde. Auch Jesus war ja dummerweise ein Mann. Haben Sie damit ein Problem? Wäre es Ihnen anders lieber gewesen? Nein, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe auch nicht das Problem damit zu sagen, Gott ist Vater. Für mich kann Gott Vater sein und Mutter sein und Freundin sein oder Freund sein oder Geistkraft. Ich möchte nicht solche engen Bilder haben von Gott, die Gott auf irgendwelche menschlichen Verhältnisse festlegen, auch nicht auf menschliches Geschlecht festlegen, männlich oder weiblich, sondern ich denke, Gott ist viel weiter als das, was wir denken können. Und natürlich ist diese Frage der Sohnschaft für viele ungeheuer wichtig. Aber es ist für mich nicht entscheidend, ob Jesus Mann war oder ob Jesus Frau war, sondern dass das Kind Gottes den Tod überwunden hat. Das ist für mich das Zentrum des Evangeliums. Also ich habe kein Problem damit, dass Jesus ein Mann war, und ich habe auch kein Problem damit, das Gott Vater zu nennen. Aber ich finde, die Art und Weise, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, ist durchaus ein Vorbild für Männer. Er ist nämlich gewaltfrei mit Frauen umgegangen und er hat Frauen respektiert auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, für die Kirche heute ein gewichtiges Vorbild. Sie haben eine Lanze gebrochen für die feministische Theologie. Sind Sie selber eine oder wo würden Sie sich positionieren? Das ist interessant, dass das immer so eine Art Gretchenfrage ist. Wie hältst du es mit der feministischen Theologie? Und feministische Theologinnen oft so als ja, sag ich mal, Frauen in bunten Ballkleidern, die Kirche irritieren, dargestellt werden. Das finde ich ganz merkwürdig. Ich habe von der feministischen Theologie unheimlich viel gelernt, nämlich, dass es unterschiedliche Gottesbilder schon in der Bibel gibt, dass wir nachfragen können, die Frauengestalten finden können in der Bibel, dass in der Bibel andere Stränge sind, also Überlieferungsstränge, die wir entdecken können, wo Frauen und Männer auf Augenhöhe kommunizieren. Und ich denke, die feministische Theologie hat auch dazu beigetragen, in der Kirchengeschichte Frauen zu entdecken. Mechthild von Magdeburg, Hildegard von Bingen, die lange verschüttet waren in ihren Überlieferungstraditionen. Insofern ist es für mich ein großer Gewinn und ich würde das überhaupt nicht abwertend sehen. Und Sie würden sagen, das Label trifft auf mich zu? Nein, ich würde mich ungerne labeln, weil ich Label als Schubladendenken ablehne. Ich würde mich weder als Ebeling-Schülerin noch als Batianerin noch als feministische Theologin gerne einengen lassen. Ich bin Theologin mit der ganzen Weite, die auch von der feministischen Theologie viel gelernt hat. Frau Kessmann, vielen Dank bis dahin. Warum ist Jesus nach seiner Auferstehung zuerst einer Frau, also Maria Magdalena, erschienen? Frau Kessmann, warum? Vielleicht, weil die Frauen die Mutigeren waren. Auf jeden Fall waren sie das in der Situation. Und das war sehr deutlich, dass sie den Mut hatten, das dann auch weiterzuerzählen. Üble Zungen behaupten ja, weil sie dann sicher sein konnten, dass sich die Nachricht rasend schnell weiterverbreitet. Ja, und wenn das so war, haben sie jedenfalls Erfolg gehabt. Oder weil Frauen die blühendere Fantasie haben. Wie auch immer, wir haben eine Kabarettistin gebeten, mit ihren Augen auf Maria Magdalena zu gucken. Gerburg Jahnke hat sich darauf eingelassen. Gerburg Jahnke, früher war sie der weißblonde Teil der Misfits. Was würde das allen gut in den Kram passen? Man positioniert eine Hure in die Story, eine Ehebrecherin, eine Sünderin. Sie wäscht Jesus die Füße, er vergibt ihr und danach dackelt sie gereinigt und erlöst hinter ihm her. Immer natürlich einen Schritt hinter den ganzen Männern. Der Gott und die Hure, das Reinste und das Unreinste, das hohe Paar der Mythologie. Würde gut passen zu einer männlichen Sicht der Ereignisse, würde auch gut passen zur Rolle der Mutter des Protagonisten, der Gebärenden ohne Sex gehabt zu haben. Wie wunderbar würden sich all diese Puzzleteilchen in das asexuelle, frauenfeindliche Bild der katholischen Kirche einfügen. Und dann auch noch die Hexenverbrennungen und dann auch noch Kondomverbot. Was für ein Lauf. Zum Glück für uns Frauen ist nun das, was die Kirche verbreitet und das, was Jesus tat und sagte, nicht immer identisch. Und inzwischen kann man auch darüber sprechen, ohne auf dem Scheiterhaufen zu landen. Maria aus Magdala war ein junges Mädchen aus einer nicht armen Familie, das sich früh Gedanken über sich und das Leben machte. Sie sah, wie ihr Bruder lernen und studieren durfte, während man für sie alte, reiche Knacker auszusuchen begann, denen sie übrigens beim Abendessen bisweilen heiße Brühe über die Füße goss, aus Versehen, versteht sich, beim Servieren. Aber so hält man sich die heiratswütigen Kerle vom Leib. Männer, denen sie intelligenz- und rhetorikmäßig bei weitem überlegen war. Sie war zu klug und zu sensibel, um sich mit einer solchen Zukunft anzufreunden. Und ihre Eltern waren zu klug, um sie dazu zu zwingen. Eine junge Frau in Israel, reich, schön, die daheim sitzt und die Tora lernt wie ein Knabe und keinen Mann will, das ist an sich schon ein Skandal. Und so packte sie eines Tages ihre Sachen und ging fort, wobei auch hier der Weg das Ziel war. Jesus treffen und ihn erkennen, und das meine ich jetzt nicht im biblischen Sinne. Ich bitte Sie, hören Sie mal, ob sie mit ihm geschlafen hat oder nicht. Was für ein absurdes Thema ist das denn? Auch Jesus hat ein Privatleben, gerade als Mensch, was nichts mit seiner Arbeit zu tun hat. Und das wollen wir ihm bitte schön auch zugestehen. Sagen wir, sie war seine Vertraute. Sie repräsentierte das Weibliche in seiner Umgebung. Er legte Wert darauf. Erst seine Epigonen scheitern an ihrer latenten Frauenfeindlichkeit. Ich bitte Sie, was kann denn bei Berichten herauskommen, die erst viel später aufgeschrieben werden, deren Quellen oft basieren auf dem, was sie hatten sagen hören über die Frau, die sie gewesen sein sollte? Es sind Berichte fast wie aus der Regenbogenpresse, wie Mutmaßungen, die am nächsten Tag Dementis erfahren. Im Falle der Maria aus Magdala kam das Dementi nach fast 2000 Jahren. Bisschen spät, aber immerhin. Die Mühlen der Kurie mahlen halt langsam. Sie war also weder Sünderin, noch Hure, noch Ehebrecherin. Was aber sicher ist, ist, dass sie ihm Löcher in den Bauch gefragt hat, dass sie diskutierte, dass sie beobachtete und dass sie mehr und mehr fühlte, dass in der Nähe dieses Mannes ein Sinn in ihr Leben und Denken kam, den sie vorher nie für möglich gehalten hatte. Eine alleinreisende Frau war im Israel der alten Tage nicht üblich. Eine Solistin, die mit einer Männertruppe unterwegs war, stieß auf Erstaunen. Und wenn Jesus selbst sie nicht in großer Selbstverständlichkeit an seiner Seite gewollt hätte, hätten die jünger Jungs sie bestimmt nicht geduldet. Eifersucht, männliche Eitelkeit, man kennt das. Ich sag mal so, auch die Jünger waren nur Männer. Und dazu solche, deren Haltung zur Frauenfrage gewiss nicht die modernste war. Und natürlich war sie verliebt. Natürlich. Man folgt nicht einem Mann bedingungslos, lässt alles hinter sich, erträgt die anderen Jungs, verzichtet auf Friseur und Maniküre, ohne dass man zumindest auch verliebt ist. Sicher auch in den Mann und Mensch, Jesus, aber vielleicht noch mehr in das, was er sagte, in das, was er durch seine Taten und Worte bei ihr auslöste. Verliebt in eine Vision, die Vision Jesus. Was wäre gewesen, wenn Maria aus Magdala alles aufgeschrieben hätte, wenn sie gepredigt hätte und ihre Sicht der Dinge sich über die Jahrhunderte erhalten hätte? Wenn, wir stellen es uns nur mal vor, eine weibliche Sicht auf das Leben den Grundkonsens der Kirche bestimmen würde, wo wären wir dann heute? Wäre unser Papst eine Päpstin? Eine Gebärende? Eine Liebende? Nein, ich glaube, ich muss das nicht weiter ausführen. Diese Vision überlasse ich mit Vergnügen Ihrer Vorstellung. Eine Romanze zwischen Maria Magdalena und Jesus, das ist der Stoff, aus dem Romane sind. Frau Kessmann, nehmen Sie schon mal so einen Roman zur Hand, in dem biblische Figuren vorkommen? Ja, also ich lese jetzt nicht ständig Jesus-Romane, so ist es nicht, aber ich habe natürlich Dan Brown, Sakrileg gelesen oder nehmen wir auch Luise Rinser, Miriam oder Marianne Fredriksson, Maria M. Also sowas habe ich schon gelesen, finde ich auch spannend, aber es ist Literatur für mich. Gehört das Sakrileg zur Pflichtlektüre? Also manche haben das ja absolut ja wirklich verteufelt und haben gesagt, darf man nicht lesen. Also ich fand das einen spannenden Krimi, sagen wir mal so. Einer, der die Romanze zwischen Jesus und Maria Magdalena sehr ausgeschlachtet hat, ist der griechische Schriftsteller Nikos Kazantzakis. Die letzte Versuchung heißt sein Werk, das 1951 erschienen ist. Darin erliegt Jesus der Verführungskunst der Maria Magdalena. Der Clou daran, das geschieht nur im Traum, als Jesus bereits ans Kreuz genagelt und nahezu besinnungslos ist. Und als der Traum ausgeträumt ist, erfüllt Jesus dann seine Bestimmung und stirbt den Tod am Kreuz, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Trotzdem, die katholische Kirche fand das Abenteuer zwischen Jesus und Maria Magdalena ungeheuerlich und setzte Kazantzakis Roman ganz schnell auf den Index der verbotenen Bücher. Anderen Autoren, die sich von Maria Magdalena haben inspirieren lassen, blieb ein solches Schicksal erspart. Wahrscheinlich nur, weil der Index in den 1960er Jahren dann endlich abgeschafft worden ist. Die Schriftsteller haben also Spaß dran, mit den dramatischen Kontrasten zu spielen, die in der Figur der Maria Magdalena angelegt sind. Die gefallene Frau auf der einen Seite, die Hure beherrscht von sexuellen Begierden und die Verkündigerin der Auferstehungsbotschaft auf der anderen Seite. Karl-Josef Kuschel über die Faszination, die Maria Magdalena auf die Dichter ausübte, von Hebbel Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Hebbel ist der erste große Dichter, der eine moderne Maria Magdalena erfindet. Nicht die alte Geschichte nacherzählen will er, sondern eine neue schaffen, ausgehend von der Frage, wo wiederholt sich heute, Mitte des 19. Jahrhunderts, im bürgerlichen Deutschland, ein Maria Magdalena-Schicksal? Die Antwort? Dort, wo es um das Leben einer jungen Frau geht, die von ihrer sozialen Umwelt als Sünderin abgestempelt wird, weil sie nicht mehr den Moralprinzipien ihrer kleinbürgerlichen Familie entspricht. Clara, Tochter des Tischlermeisters Anton, gerät zwischen zwei Männern in Hebbels Stück. Der eine verzeiht ihr nicht, dass sie den anderen will, doch der von ihr Gewollte heiratet sie dann doch nicht, weil in der Zwischenzeit Claras Bruder verhaftet und die Familie somit in Schande gefallen ist. Schon die Mutter war ob dieses Schocks gestorben. Als sich dann auch noch die beiden Rivalen duellieren und einer dabei zu Tode kommt, weiß die von allen isolierte Clara keinen anderen Ausweg, als sich in einem Brunnen zu ertränken. Hebbel hat damit die Maria-Magdalena-Geschichte nicht nur aktualisiert, er hat deren biblische Pointe radikal gebrochen, denn seine Maria Magdalena findet keine Gnade, keine Vergebung, keine Menschlichkeit. Was Jesus an der Sünderin praktizierte, wird der Hebbelschen Clara verweigert. An der Gnadenlosigkeit bürgerlicher Moralnormen geht sie zugrunde. Rainer Maria Rilke dagegen, einer der größten Lyriker der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, hat ein ganz anderes Interesse. Er schildert Maria Magdalena in einem seiner Gedichte, Der Auferstandene im zweiten Band der Neuen Gedichte von 1908, nicht als Sünderin, sondern als die große Liebende, die bis unter das Kreuz Jesus nachgefolgt ist. Mit maßloser Energie aber hat sie Jesus als Liebesobjekt förmlich verdinglicht. Und genau dies soll Rilkes Maria Magdalena lernen, stellvertretend für alle Liebenden. Liebe heißt nicht, den anderen besitzen wollen, sondern den anderen freilassen, frei machen. Eine Liebe ohne Besitzdenken, ohne Gegenleistung, ohne Ansprüche an den anderen. Rilke macht Maria Magdalena zur Demonstrationsfigur seines eigenen, sehr spezifischen Liebesverständnisses. Sein Gedicht endet denn auch mit der Pointe: Aber als sie dann, um ihn zu salben, an das Grab kam, Tränen im Gesicht, war er auferstanden, ihrethalben, dass er seliger ihr sage, nicht, um aus ihr die Liebende zu formen, die sich nicht mehr zum Geliebten neigt, weil sie, hingerissen von enormen Stürmen, seine Stimme übersteigt. Noch einmal ganz anders die Romanautorin Luise Rinser, die 1983 ihren dann vielgelesenen Roman Miriam vorlegt. Seit langem kirchen- und gesellschaftskritisch engagiert, steht Luise Rinsers Maria-Magdalena-Bild im Zeichen der Frauenemanzipation und einer feministischen Bewegung, welche die Christentumsgeschichte neu aus der Perspektive von Frauen zu schreiben beginnt. Bei Rinser ist Maria Magdalena keine Sünderin wie bei Hebbel, keine maßlos Liebende wie bei Rilke, sondern eine selbstständige, gebildete, intelligente Frau. Von Anfang an gehört sie zum Kreis derer, die Jesus nachfolgen. Wacher als die Männer in Jesu Gefolgschaft ist sie fähig zu tiefgründigen theologischen Deutungen und Anwendungen von Jesu Botschaft. Kein Zufall, dass Jesus gerade ihr die letzten Geheimnisse seiner Verkündigung anvertraut. Entsprechend soll Maria nach seinem Tod die verängstigte Jüngerschar zusammenhalten. Sie soll dafür eintreten, dass seine Botschaft vom Friedensreich weitergegeben wird. Dies ist mein Auftrag. Lebe die Einheit des Lebendigen, lebe die Liebe. Und während der Rinsersche Jesus dies sagt, legt er ihr die Hände auf und weiht sie gleichsam zur Priesterin. Maria Magdalena als religiös und politisch emanzipierte Frau, als authentische Interpretin der Botschaft Jesu, dies sollen die Leserinnen und Leser von Miriam begreifen und entsprechend in die Praxis umsetzen. Dabei hat Luise Rinsos Maria Magdalena Bild zweifellos in einem entscheidenden Punkt die neutestamentliche Überlieferung hinter sich. Und es ist gerade der politisch nicht weniger ans Rinse engagierte Schriftsteller Walter Jens, der darauf aufmerksam gemacht hat, in einem brillanten Essay aus dem Jahre 1989, einem Beitrag zum Thema Gotteslehrerinnen. Jens zeigt, wer Maria Magdalena in ihrer wahren Bedeutung für die Kirche entdecken will, muss keine neue Geschichte erfinden, muss nicht kombinieren und spekulieren. Der muss nur die Texte der christlichen Urkunde neu, aber gründlich und vollständig lesen. Dann kommt das bis heute Emanzipatorische an der Gestalt Maria Magdalenas in den Blick, relevant insbesondere für eine von klerikaler Männermacht nach wie vor dominierte Kirche. Der genaue Befund ist der: Alle Evangelien berichten übereinstimmend, dass Maria von Magdala nicht nur erste Zeugin der Auferweckung Jesu oder des leeren Grabes, sondern auch erste Verkündigerin der Osterbotschaft an die Jünger gewesen ist. Das erklärt ihre herausgehobene Stellung in der Urgemeinde. Damit freilich hört die Übereinstimmung auch schon auf, denn diese herausgehobene Stellung Marias wird von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas bereits auffälligerweise relativiert. Nur im Evangelium des Johannes ist alles anders. Walter Jens hat dies genau beobachtet. Hier hat Maria von Magdala von Anfang bis Ende eine herausragende Stellung. Hier ist sie auffälligerweise die einzige Zeugin des leeren Grabes. Mehr noch, Maria von Magdala ist hier auch dadurch hervorgehoben, dass Christus dieser Frau unmittelbar nach seiner Auferstehung vor jeder anderen Person erscheint und ihr persönlich den Verkündigungsauftrag gibt, der offensichtlich dann auch im Jüngerkreis Gehör findet. Anders gesagt, erst dieser Bericht des Johannes gibt Maria von Magdala die ihr gebührende Stellung und Ehre. So schließt sich der Kreis der Dichter von Hebbel über Rilke und Rinser bis hin zu Walter Jens. Ein Kreis, der zunächst mit traditionellen Maria Magdalena Bildern arbeitet und sie konterkariert oder korrigiert, um dann zu Überlieferungen vorzustoßen, deren Konsequenzen eine weitgehend noch patriarchal beherrschte Kirche zu entdecken hätte. Eine Frau, Maria aus Magdala, als authentische Apostolin der Kirche. Maria Magdalena und die Dichter. Der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel war das. In der nächsten Stunde geht es weiter mit unserem SWR 2 Extra über Maria Magdalena. Wir stellen Ihnen eine Ordensfrau vor, die wie eine Löwin gegen Zwangsprostitution kämpft und mit Maria Magdalena übrigens nicht viel anfangen kann. Bis zu den Nachrichten hören wir noch Musik von Marc-Antoine Charpentier. Er hat die Legende vertont, wonach Maria Magdalena nach dem Tod Jesu ihre Tage allein in einer Höhle verbrachte. Sola vivebat in Antris heißt die Motette.